Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Amen, treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist Wolfgang Edler, Pfarrer in Eidinghausen-Dehme im Kirchenkreis Flotow, Ostwestfalen, also hinter Bielefeld, hart an der Porta Westfalica. Genau, und hier ist Lars Kunkel, Pfarrer bei der Bundespolizei, Direktion Koblenz, wo Koblenz liegt. Koblenz wird ja oft mit Konstanz verwechselt. Ja, aber von mir zumindest. Ja, gibt es viele, aber also Koblenz liegt in Rheinland-Pfalz, ja. Grenze zu Nordrhein-Westfalen beinahe. Nord-Rheinland-Pfalz, ja, kann man sagen. Koblenz liegt da, wo man seit ein paar Wochen von der Mosel nicht auf den Rhein kann, ne? Ja, das, da ist ja so ein Schiff da, nicht, auf der Mosel. Die Mosel hat ja viele Schleusen, ne, und weil die Staustufen hat. Und ja, das war ein Problem. Aber das kriegen wir hier in Koblenz ja nicht so mit. Hier gibt es noch genug Schiffe auf dem Rhein und so, alles gut. Verstehe. Ja, genau. Ja, da gibt es ja diesen tollen Campingplatz, habe ich mir ja schon 2-3 Mal von der, vom deutschen Eck aus angeguckt, wo man praktisch direkt an der Kreuzung Mosel und Rhein stehen kann, ne? Genau, und das Schönste ist ja, wenn man auf dem Campingplatz ist, hat man ja den besten Blick aufs deutsche Eck, weil wenn man auf dem deutschen Eck steht, sieht man nichts vom deutschen Eck so ungefähr. Da muss man sich eigentlich wegbewegen und dann, das ist ein guter Platz, da war ich auch schon öfter mal, ja. Ich war da noch nicht, also ich habe den bisher nur von woanders gesehen. Ich habe immer gesagt, das müsste doch schön sein. Ja, dann komm doch mal vorbei. Ja, wenn wir vorbeikommen, sind wir ja bei euch im Hotel. Ja, stimmt. Okay, jetzt habe ich den Namen für den Campingplatz gemacht, genau. Ja, aber wir verraten nicht, was das für einer ist. Ja. Natürlich nicht. Ja, ja, ich habe natürlich selber beste Urlaubslaune, obwohl ich ja hart gearbeitet habe. Ich war diese Woche nämlich weg, 4 Tage mit der Kollegenschaft des Kirchenkreises. Das ist so eine Tradition hier, dass wir im Januar immer 4 Tage nach Langeoog fahren. Denn auf Langeoog ist im Januar überhaupt nichts los. Und dann kann man da günstig ein Gruppenhaus benutzen. Und da ziehen wir uns sozusagen dann mal mit der Pfarrerschaft zurück und diskutieren Themen, die für uns wichtig sind, pflegen ein bisschen die Kameradschaft und die Kollegialität und lassen es uns auch ein bisschen gut gehen. So. Man macht dann eben Strandspaziergänge und so. Kennst du ja auch noch von früher. Ja, war ich selber oft dabei, genau. Wir haben bis in die Nächte Schlager gesungen und was uns auch ansonsten gut gehen, das nicht erinnere mich gut. Immer sehr schön, weil so eine Nordseeinsel natürlich im Winter schon was Besonderes ist. Ich finde es gar nicht so schön, aber es ist beeindruckend. Der Schnee auf dem Strand und so. Also ich bade lieber im Wasser, als mir das anzugucken. Aber es hat was. Diese Einsamkeit, diese Stille, dieses Gefühl, da steht alles so still. Das ist, hat was Kontemplatives. Also das muss man wirklich sagen. Ja. Und ich mag das sehr tatsächlich auch im Winter, wenn es nicht geschneit hat oder so, wenn es dann nicht so regnet, da rumzulaufen, denn ich bin einer der Männer, ich kenne vor allem Männer tatsächlich, vielleicht gibt es auch Frauen, die mögen sich bitte melden, die stundenlang mit wachsender Begeisterung auf Dünenlandschaften gucken können. Ach. Ja, das ist, ich weiß nicht warum, aber das ist, das war auch jetzt wieder so. Ich kann mich da an es gibt so ein paar Punkte auf Langeoog, die ich inzwischen gut kenne, wo ich dann auch immer zusehe, dass ich da zwischendurch einmal hinkomme. Da kann ich einfach nur mit wachsender Begeisterung in die Gegend gucken. Dann zwischendurch drehe ich mich mal so um 20 Grad weiter und dann sieht man das Meer dahinter, dann sieht man die Landschaft, man sieht diese Dünen, die ja mit unterschiedlichem Zeug bewachsen sind und deshalb so verschiedene Grüntöne haben. Und das entspannt mich außergewöhnlich. Das ist, das war schon immer so. Und ich kenne mehrere Männer, denen das genauso geht, wo die Kinder dann immer sagen, boah, Papa guckt wieder die Dünen an. Und während man selber empfindet, wie man absolut runterfährt. Ich hatte wirklich das Gefühl, nach einer Viertelstunde, jetzt bin ich absolut geerdet, völlig ruhig und ganz, ganz tief zufrieden. Schön. Also klingt gut. Also das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen Sinn der Sache. Gerade zum Anfang des Jahres, wo man ja eigentlich weiß, oh mein Gott, da liegt ja riesengevolle Kalender und Projekte und Gedöns und weiß alles vor einem, dass man da einfach nochmal so ein bisschen, gerade da, wo man eigentlich losstarten will, sozusagen, dass man genau da tatsächlich nochmal richtig zur Ruhe kommt. Also nochmal einen Moment innehält und sich einen Moment besinnt und ja, einfach mal, gerade da, wo es schnell gehen muss, sich entschleunigt sozusagen. Und ganz politisch unkorrekt ergänzt sich dann noch, dass ich ja von Silvester noch zwei Zigarren mit hatte, die da übergeblieben waren und die ich dann auch gerne bei dieser Gelegenheit noch sozusagen beseitige. Und da ist auch an meine Gesundheit gedacht gewesen, denn ich wollte die eine aufrauchen, schraube das Metallhülschen auf und es ist gar keine Zigarre drin. Oh Gott. Da hat offensichtlich an der Tanke, wo ich die gekauft habe, jemand sich schon bedient und die leere Hülle wieder ins Regal gestellt. Und die habe ich dann gekauft. Dankeschön. Also, das gibt's noch nicht. Ja, da hat jemand an meine Gesundheit gedacht, nehme ich an. Aha. Ja gut, das ist auch eine Möglichkeit. Ja, also... Also an die Gesundheit ist gedacht. So, das war der Start ins Jahr, der war gut. Der letzte Podcast, den wir hatten, der endete abrupt, weil immer wieder haben wir kleine oder größere Störungen im Netz. Aber letztes Mal war es so, dass ich leider ganz rausgefallen bin und du dann einen würdigen Abschluss finden musstest zu diesem Thema, das wir hatten mit diesem elektronischen oder KI-gesteuerten Beichtstuhl, ne? Genau. Und wir können das natürlich jetzt anprangern, ja, die Situation des Internets in Deutschland. Bei dir ist ja wirklich komplett alles weg gewesen. Ne? Ja. Du sagtest, du hattest einen völligen Ausfall der Technik und das war auch so schnell nicht wieder zum Funktionieren zu bringen. Und also irgendwann ging es dann wieder, aber da war es dann auch schon zu spät. Wir haben ja auch nicht den ganzen Tag Zeit zum Podcast aufnehmen. Wir müssen ja auch was arbeiten. So ist das ja nicht. Ist das so, weil wir auch tatsächlich unsere Lampen und alles Mögliche über das Internet steuern. Tatsächlich geht da nichts mehr. Also da kann man kein Licht mehr anmachen. Da kann man keinen Podcast mehr machen. Da kann man nicht arbeiten. Da geht einfach nichts ohne Internet. So, das haben wir geklärt. Wir enden mit der spannenden Frage. Du hast ja gesagt, kritisiert wurde an dem Beichtstuhl vor allem die Frage, dass es ein männlicher, weißer Jesus sei, der da eben entsprechend gezeigt würde. Und, genau. Und der auch, sagen wir mal, inhaltlich wohl nur sehr klassische Ansichten. Ich weiß nicht, was der sagt. Ich bin da nicht gewesen und ich habe das auch nicht. Ich kenne nur Bericht darüber. Ja. Aber die Theologin aus Münster, die kritisiert eben, dass da nur sehr klassische Ansichten vertreten werden, die eigentlich Dinge, die in der Theologie inzwischen überwunden werden wollen, nochmal wieder neu zementiert. Gut, das ist ja so, normalerweise, wir kennen ja die Beichte auch in der evangelischen Kirche. Wir verstehen ja heute darunter eher ein Seelsorgegespräch, dass man eigentlich sagt, jemand schüttet sein Herz aus, jemand redet auch von seiner Schuld, zum Beispiel von Dingen, die ihn selber quälen, wo er das Gefühl hat, da bin ich gegen meine eigenen Grundsätze, Vorsätze verstoßen und jetzt sprecht das mal aus, ja, dass ich da versagt habe oder sagt das und jemand hört mir zu und begleitet das und sagt ja im Seelsorgegespräch dann, dass dieser Mensch trotzdem nicht von Gott getrennt ist zum Beispiel, sondern verbunden bleibt, dass ihm vergeben wird. So ist es ja auch in der katholischen Kirche inzwischen, nicht wie in Filmen, dass man sagt, ich habe dreimal dies und dreimal das und dann gibt es 5 Ave Maria und 3 Vater Unser. Das wäre sehr mechanistisch. Also so wäre Beichte ja falsch verstanden, wenn sie so verstanden würde. Die Frage, die ich spannend finde, ist allerdings, wenn das so mechanistisch wäre, wie es ja lange Jahre war, ne, ob das dann wirklich einen Menschen voraussetzt, der sich das anhört und dann das Strafmaß beurteilt, dass nicht tatsächlich auch wirklich, ne, durch eine KI gemacht werden könnte. Ja, ob das nicht längst in früheren Jahrzehnten auch durch so einen Lochkartencomputer gemacht worden ist, weil das ist ja dann sehr stereotyp und braucht auch letztlich wenig Kompetenz und sicherlich auch wenig Gottesbeziehung. Das ist, glaube ich, so mein großes Problem, dass es ja hier wirklich um innerste Dinge geht. Es geht bei Beichte ja nicht darum, dass ich jetzt so ein bisschen Seelenhygiene betreibe und schon gar nicht, wie du sagst, dass man jetzt irgendwelche automatischen Abläufe irgendwie runterleiert, um sich des Himmelreichs dann wieder sicher zu sein. Oder wie es ja im Karneval dann auch immer gerne besungen wird, so am Samstag gehst du beichten und dann ist alles wieder in Ordnung, ne? Dann ist doch super. Es geht ja wirklich darum und deshalb auch in der evangelischen Kirche immer genauso auch da, nur nicht so ritualisiert, dass man Dinge, die einem wirklich auf dem Herzen liegen, loswerden kann, dass man Dinge zwischen sich und Gott, die wirklich im Argen liegen oder wo man jetzt wirklich massive Dinge auf den Schultern liegen hat, dass man das aussprechen kann, dass Menschen im Glauben verbunden miteinander dem nachgehen und dass man dann auch tatsächlich von dem Gegenüber, das kann ein Pfarrer, eine Pfarrerin sein, kann aber auch jeder andere Christ, jede andere Christin sein, die das also als die als Vertrauensperson da genommen ist, dass man dann auch wirklich Vergebung der Sünden zugesprochen kriegt, dass man daran erinnert wird, dass Jesus alles für uns getan hat und dass man miteinander, das ist ein gemeinsamer Glaubensakt eigentlich, der da passiert. Ja. Ne? Die Frage ist natürlich generell, also wenn man jetzt zum Beispiel, es geht ja, die Vergebung geschieht ja nicht durch den Menschen, der das jetzt entscheidet, ob vergeben wird oder nicht, sondern so nämlich, ganz wichtig. Geschieht durch Gott, genau. Und damit ist die Frage, die da eigentlich hintersteckt, kann Gott durch KI wirken? Ja? Als Beispiel, zum Beispiel, wenn wir eine Predigt schreiben, dann ist ja immer die interessante Frage in der Theologie und in der Predigtlehre würde man ja nicht unbedingt sagen, das ist eine geistreiche Rede eines Menschen, der rhetorisch begabt, gut geforscht hat und dann eine gute Rede schreibt, sondern wir würden ja sagen, durch diese Rede hindurch, in der Verkündigung auch, wirkt Gott. So. Und wenn ich jetzt zum Beispiel durch eine KI, was man ja gut machen kann, sich eine Predigt schreiben lässt oder eine Andacht oder so und würde die vielleicht sogar noch vorlesen lassen durch einen Avatar, würde Gott durch die KI wirken können? Das ist doch eine interessante theologische Frage, finde ich. Ja, also ich glaube schon, dass er das kann, weil das Wirken des Geistes ereignet sich ja in diesem Vollzug. Nur der Punkt ist natürlich, wer prüft, ob die KI wirklich was inhaltlich Richtiges gemacht hat oder ob diese nicht totalen Pofel irgendwann verstiegen hat, was ja durchaus passiert. Ja, das also, und da steht ja in der KI alles praktisch irgendwie nebeneinander. Und wer prüft, ob das jetzt wirklich richtig ist, was die gesagt hat? Naja, wer prüft das denn bei einem Pfarrer, ob der irgendwas zusammengeschwurbelt hat? Also die Theologin, der Theologe haben immerhin eine ziemlich lange intensive Ausbildung dafür gehabt. Ja, aber du weißt selber, wie viele Predigten man hört, wo man denkt, naja. Ja, eben. Umso wichtiger, das vielleicht bei Computererzeugnissen zu überprüfen. Also ich habe das, du hast das sicherlich auch schon mal ausprobiert. Ich habe das auch schon gemacht aus Spaß, wirklich nur aus Spaß. Habe ich nicht gehalten. Ja, ist klar. Ja, ja. Kleine Andachten, um erstmal zu gucken, wie funktioniert das. Und man muss ja sagen, das ist nicht immer total inspiriert, da ist auch nicht immer Esprit so drin, so, aber es ist nicht schlecht. Also oft sind es Richtigkeiten, biblische Auslegungen, Verknüpfungen von biblischen Erkenntnissen, durchaus mit historischem Bezug, denn KI ist ja gespeist durch Produkte, die es bereits gibt, durch Sprache, durch Erkenntnisse, durch Aufsätze, durch Texte. Das wird ja mehr oder weniger rekombiniert. Insofern basiert es ja auf menschlichem Gedankengut, entsteht nur Neues daraus natürlich auch. Und ich finde das wirklich eine Frage, ob das jetzt ein Mensch sein muss, der eine Predigt schreibt oder der eine Vergebung zuspricht oder ob das nicht durch KI auch geht. Denn Gott kann ja möglicherweise auch durch Materie wirken. Das ist ein spannendes Feld. Ne? Mir, muss ich sagen, wäre es unangenehm, weil ich denke, das kommt mir dann so vor, als ob ich praktisch per Knopfdruck etwas bestelle, was mir produziert wird. Und das wäre für mich kein wirklich geistliches Erlebnis. Und bei der Beichte und der Zusprechung der Vergebung der Sünden geht es ja auch um etwas, was mir sozusagen das dann auch nochmal versichern soll. Ich kann das ja auch zwischen Gott und mir persönlich im Gebet regeln, nur an manchen Punkten oder an manchen Situationen reicht das Menschen eben nicht, das nur so im stillen Kämmerlein auszumachen, sondern da ist es einfach auch gut, das wirklich mal persönlich zugesagt zu bekommen. Und ist es, also ich weiß nicht, ob mir das reichen würde, das nur von einer Stimme zugesagt zu bekommen, von der ich weiß, dass sie künstlich erzeugt ist. Ja, das ist das ist ja schon seit Jahrzehnten Thema von vielen Science-Fiction-Geschichten und von Realitätssachen gewesen. Das muss man sich dann überlegen, ob man das will. Für mich ist eben wirklich ein so ein Ding dabei, man weiß, es kann dann auch wirklich absoluter Pofel dabei entstehen. Da ist die natürlich auch die Menschheit nicht vorgefeit, aber die KI auch nicht. Und das ist mir unheimlich, muss ich sagen. Das wird sich vielleicht durchsetzen, aber das ist habe ich Schwierigkeiten mit und wie es so schön heißt in der Jahreslosung, prüft alles und behaltet das Gute. Das heißt eben auch, dass es unterschiedliche Ansichten geben kann. Das heißt, du kannst es gut finden oder du kannst sagen, ich finde, das kann man einsetzen und ich kann sagen, ich habe meine Schwierigkeiten. Das ist beides okay. Und daraus entsteht ein Prozess und dann kann man auch mit, wenn man sich nicht gegenseitig dann jetzt zum Antichristen erklärt und sagt, dass, sondern wenn man dann sagt, ja, wir versuchen einen, da weiterzudenken, einen Kompromiss vielleicht zu machen oder wir sehen, dass es an dieser Stelle unterschiedliche Antworten gibt. Wir haben ja auch gefragt, im Sinne der Jahreslosung am Ende, liebe Hörerinnen und Hörer, was meint ihr denn dazu? Wir haben leider, sagen wir, nur sehr zurückhaltend, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, Kommentare dazu gekriegt. Entweder interessiert es niemanden oder man traut sich da gar nicht ran. Oder es ist ganz selbstverständlich, dass alle sagen, sicher, KI kannst du alles mitmachen. Also es geht ja nicht darum, jetzt da Fronten aufzubauen, aber ich habe mich wirklich gerade gefragt, was ist der menschliche Mehrwert sozusagen? Du hast jetzt gesagt, so ein bisschen die Fehlertoleranz. Also das müsste schon noch ein Mensch überprüfen, sozusagen, ob das korrekt ist. Ne? Gut, das kann sein, kann nicht sein. Die Frage ist ja, wenn ein Mensch am Ende ja auch nichts weiter ist als eine Ansammlung wirklich sagen, von Materie, Gedanken entstehen durch elektrische Impulse und so weiter. Das unterscheidet uns ja gar nicht so sehr von einem Computer. Und die Frage ist ja, wenn KI sich weiterentwickelt, noch ist das ja so ein bisschen holprig manchmal. Es gibt ja so Avatare, mit denen man reden kann und das funktioniert begrenzt im Moment noch. Aber das entwickelt sich ja rasant weiter und je ausgefeilter diese Technik wird, desto perfekter wird sie auch. Die Frage ist nur, was unterscheidet den Menschen oder die menschliche Intelligenz, die natürliche Intelligenz von einer KI-Intelligenz? Das ist eine spannende Frage, finde ich, auch im Hinblick auf die Verkündigung. Ja, das wird... Das ist ja genau das, was viele Leute dann auch beängstigend finden. Das wird irgendwann kaum noch ein Unterschied sein oder gar kein Unterschied mehr sein mit dem Voranschreiten der Technik. Und dann ist natürlich die Frage, was die KI vielleicht mit den Menschen irgendwann macht, wenn die sagt, ja, also ich bin dauerhafter als diese Kohlenstoffprodukte und letztlich, was sinnvoll ist, entscheide ich. Und vielleicht ist es dann auch sinnvoll für die Erde, dass die Menschen ausgemerzt werden. Das auch das gibt, sind Science-Fiction-Szenarien, die es schon sehr lange gibt. Terminator zum Beispiel. Ja, oder hier 2001 Odyssee im Weltraum, ne? Und wie sie alle heißen. Das macht, und da ist dann schon die Frage, ne, prüft alles, behaltet das Gute. Ist das wirklich gut, wenn wir eine Selbstabschaffungstechnik kreieren? Naja, aber wir machen das ja an vielen Stellen. Also wir haben ja auch Maschinen, die Umwelt verschmutzen und Luxusdinge, die nicht gut für uns sind. Und das ist ja auch alles, ja, wo ist die Grenze? Ne? Es ist ein weites Feld. Übrigens fand ich sehr interessant einen, ich weiß nicht mehr, von wem der war, aber eine Frau, die hat die Formulierung gebracht, auf Englisch war das, ich möchte KI, damit ich, die mir meine Wäsche und meinen Haushalt macht, damit ich Zeit für meine Kunst habe und nicht KI, die meine Kunst macht, damit ich mich um Wäsche und Haushalt kümmern muss. Und da finde ich, da ist sehr viel Wahres dran. Die Frage ist, wofür wollen wir die KI denn nutzen? Wollen wir die KI jetzt wirklich dafür nutzen, um unsere Dinge, die wir bisher auch philosophisch als absolute Kennzeichen des menschlichen Geistes, des menschlichen Daseins irgendwie definiert und auch geschätzt und gefeiert haben, wollen wir die von einer von uns geschaffenen Technik übernehmen lassen, damit wir mehr Zeit für was eigentlich haben? Ja, das ist ja wirklich eine Frage. Gut, die Frau malt jetzt für sich selbst. Ich kann dir, natürlich ist das ein interessanter Gedanke, der das auch korrigiert, das stimmt. Aber ich habe zum Beispiel letztes Mal, vor kurzem brauchte ich ein Illustrationsbild für ein Seminar. Und es gibt ja im Internet so, ich will den Namen jetzt auch nicht unbedingt sagen, so Software, mit der man relativ leicht Grafiken gestalten kann. Ne? Da gibt es inzwischen auch eine KI, wo du dir Bilder mit erzeugen kannst. Ich brauche ein Illustrationsbild, wo einfach auf so einem Polaroid-Foto Okay Boomer stand. Habe ich im Internet nicht gefunden. Also habe ich der KI gesagt, dass sie mal so ein Bild erzeugen soll, also wo Okay Boomer auf so einem Post-it drauf stand, hat wunderbar geklappt. Das heißt, da musste ich mir nichts nehmen, nichts malen. Ja, da konnte ich mir das als Werkzeug sozusagen einsetzen, um so ein Bild zu erzeugen. Und es gibt auch Beispiele, wo du sagst, wofür braucht man das? Ich habe schon mal erzählt, glaube ich, auf dem ZDF oder so gab es mal so ein, in der Mediathek so einen Film, wo ein Pfarrer ersetzt worden ist, tatsächlich durch KI. Und da war der Gedanke zu sagen, ja, es gibt Therapeutenmangel, ja, wir haben nicht genug Therapeuten. Es wird immer weniger Pfarrer und Pfarrer geben, aber immer mehr Bedarf vielleicht an Gesprächen und vielleicht muss KI oder kann KI die Dinge ersetzen. Ja, und die Macht hat das nicht schlecht gemacht. Also es gab Leute, die haben das Experiment fortgesetzt, obwohl es offiziell vorbei war, weil sie sich gewöhnt haben an das KI gegenüber. Bitter. Und sie meinten, das hätte tatsächlich beim Pfarrer auch am besten funktioniert. Ja. Ne? Es gab Psychologen, Freundinnen und Pfarrer und der Pfarrer, und das ist so traurig, war am leichtesten zu ersetzen. Ja, das. Ich meine, wir verraten natürlich nicht, dass unser Podcast seit 50 Folgen auch von der KI übernommen ist. Und wir uns im Grunde, während der Podcast generiert wird, unterhalten wir uns über die wirklich wichtigen Dinge. Darum auch dieses subtile Plädoyer für KI. Was macht die KI, die jetzt gerade für sich selber spricht? Ja, ja, genau. Ja, und wo. Die würden es nicht merken, die Leute. Also ich glaube, es werden Zeiten kommen, wo man es nicht mehr ohne weiteres merken. Es gibt ja inzwischen so Dinge auch, wo die Stimme eines Menschen, da sprichst du 5 Sätze rein, dann hat das deine Stimme gelernt und spricht dann wie du. Ja, ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Genau. Und ja, diese Frage von Technik und wo hört das auf und Kohlenstoff, wir hatten uns eigentlich noch ein zweites Thema vorgenommen, da haben wir kaum noch Zeit für, aber trotzdem würde ich es gerne mal im Sinne der Jahreslosung ansprechen. Da war nämlich heute ein Artikel bei uns in der Zeitung zum Thema Reerdigung. Ist auch so ein Ding, was seit einer Weile Thema ist. Das ist so eine Art. Also da wird ein Verstorbener nicht eingeäschert oder im Sarg beigesetzt, sondern wird mit einer auf ein Bett aus Pflanzensubstrat gelegt. Mhm. Und ganz klar, so Pflanzen, die enthalten Mikroorganismen und alles Mögliche. Und dann wird das zugemacht und dann wird innerhalb von 40 Tagen eine extrem beschleunigte und sehr konsequente und intensive Zersetzung des Leichnams eben auf natürliche Weise vorgenommen. Mhm. Und dann nach 40 Tagen bleiben letztlich nur noch Knochen über, die dann auch noch gemahlen werden und dann mit der Erde zusammen, die dann entstanden ist, Humuserde wirklich, ja, was weiß ich, kann man den Garten mit düngen oder kann man auf dem Friedhof beisetzen oder wie auch immer. Aber jedenfalls ist das eine, man kann natürlich sagen, das ist doch eine super Sache, da wird der menschliche Leib vernünftig und ohne Beigabe von fossilen Brennstoffen oder so. Also kremieren ist ja ein sehr hoch energieintensiver Prozess. Wird er konsequent und schnell und sauber zersetzt? Und andere sagen natürlich, das ist ja schnell kompostieren. Das ist doch eines Menschen nicht würdig. Das kann man nicht machen. Das ist ja ein Skandal. Und es ist in Deutschland tatsächlich auch noch nicht erlaubt. Du hast gesagt, irgendwo ist es geduldet. Ne? Schleswig-Holstein, glaube ich. Und da kann man, ja, das ist letztlich ähnlich. Also man kann sagen, wieso, das ist doch kein Problem. Und man kann sagen, doch, genau da ist das Problem. Jetzt prüf mal und behalte das gut. Ja, genau, das Problem ist, wir haben ja gar nicht mehr so viel Zeit. Da müsste man ja jetzt eigentlich ein bisschen weiter aufholen. Aber um es mal kurz anzuteasern, wir können es ja auch nochmal später vertiefen, aber was mich am meisten gerade an dem, was du gesagt hast, getriggert hat, ist diese Ökodebatte. Dass man jetzt sagt, okay, um Energie zu sparen, machen wir keine Kremierung mehr. Also wenn das jetzt wirklich das Argument ist, würde ich sagen, das würde ich jetzt ein bisschen schwach finden, weil um die Würde eines Menschen zu schützen, wäre auch Energie einzusetzen, wenn es sein muss. Ja, nein, das ist jetzt so auch nicht gemeint. Aber das wird eben auch ins Feld geführt, wenn man sagt, Kremierung ist dann doch die bessere Variante. Da wird dann gesagt, also energetisch ist es schon mal nicht gut. Was beim Kremieren mit dem menschlichen Leib passiert, wenn sehr, sehr hohe Hitze entsteht, das möchte auch keiner sehen. Also ich habe dir das vorhin ja mal erzählt. Ich bin ja auch mal ein paar Jahre Friedhofsverbandsvorsitzender gewesen, kenne mich mit solchen Dingen auch so ein bisschen aus. Und es gibt viele Dinge, die möchte man gar nicht wissen. Genauso gut, wenn man an den menschlichen Leib, wie es ja unsere althergebrachte Tradition ist, in einem Sarg auf einem Friedhof beisetzt, soll ja dann eigentlich genau das Gleiche passieren, dass der Leib nämlich im Laufe der Zeit auf natürlichem Weg wieder Erde wird. Ja. Nur, dass das tatsächlich auf vielen Friedhöfen gar nicht mehr stattfinden kann, weil die durch die vielen Leichen über die Jahrhunderte, da ist die Erde quasi übersättigt, Und da gibt es nur noch ganz bestimmte Bakterien, bestimmte Pilze, und da findet eigentlich, gerade wenn es so schwere Lehmböden sind und wenig Luft durchkommt, kaum Zersetzung statt. Das kennen Leute im Fachbereich auch, dass sehr schwierig ist, dass man sehr, sehr lange Beisetzungszeiten hat, 30 Jahre und länger, und trotzdem hinterher kaum zersetzte Leichen wieder aus der Erde geholt werden müssen. Das ist ja auch nicht schön. Ja, da bietet diese Variante ja eigentlich nur den natürlich optimierten natürlichen Weg. Genau. Ich glaube, es ist nie schön, ne? Eine Leiche, so, die dann irgendetwas zugeführt wird, gibt es nichts wirklich Schönes. Also ob es die Würmer sind oder das Feuer oder jetzt in diesem Fall der Kompostierungsprozess, ist ja nichts schön, also in dem Sinne. Ich habe nur gerade gedacht, weißt du, bei einer Erdbestattung ist zumindest die Zeit noch da. Ne? Da kann man sagen, okay, das hat so ein bisschen Zeit, braucht das. Ne? So ein Prozess auch vom Abschied nehmen und Trauer. Allein schon dieses Wort, was despektierlich ist, von schnell kompostieren, das klingt so, als ob dieser Leichnam jetzt auch wirklich möglichst schnell sozusagen irgendwie aufgelöst werden soll. Das ist natürlich beim Feuer auch so, das ist schon richtig. Hat auch alles praktische Erwägungen. Ja, man kann das machen. Also ich finde auch, für mich ist immer wichtig, dass es einigermaßen den Willen des Verstorbenen trifft, ja, falls er das geäußert hat. Wenn er gesagt hat, er möchte aber nicht kompostiert werden, dann sollte man das, glaube ich, auch nicht machen. Und das andere ist halt die Sache, dass man schon individuellen Wünschen auch Rechnung tragen muss. Und ich habe es schon auch im Eingang gesagt, wenn jemand die Asche seines Verstorbenen nun gerade unbedingt auf den Kamin stellen will, zum Beispiel, ist das sicherlich, finde ich jetzt auch nicht so ein Problem. Ne? Es soll halt nur nicht so despektierlich und würdelos sein. Ne? Ja, und das ist eben genau, da kann man jetzt 30 eigene Podcasts zu machen, das ist eben genau der Punkt, wo man eigentlich durch die Ordnung dieser Dinge gerne dummes Zeug vermeiden will. Was passiert? Also wenn man alle Freiheiten lässt, das ist bei der KI genauso, das ist in allen Bereichen so, wenn man alle Freiheiten lässt, dann ist eben auch ein gewisses Risiko da, dass wirklich dummes Zeug passiert. Und wo die Leute vielleicht selbst meinen, das ist doch super, das habe ich doch selber für mich so entschieden, dann kann es ja nur gut sein. Aber das wissen wir als Seelsorgende jetzt natürlich gut. Es gibt viele Dinge, die sich im Nachhinein als gar nicht gut herausstellen und die also die Trauerarbeit aufhalten in ganz falsche Wege. Dann gibt es große psychische Probleme, und das kann man in dem Moment gar nicht so abwägen. Deshalb gibt es ja wirklich auch lang erprobte und entwickelte und geprüfte Dinge, die sich bewährt haben und die den Menschen helfen sollen, Trauerarbeit auch vernünftig angehen zu können. Ja, das finde ich auch. Also es ist halt so, auf der einen Seite eine gewisse Kreativität zum persönlichen Trauerprozess, Leute Särge bemalen oder sowas zum Beispiel, gibt es ja auch. Man muss manchmal Leute vor Experimenten schützen, manchmal auch vor Dingen, die passieren. Ich kann mich erinnern, einmal da war ich auf dem Friedhof, da wurde die Asche verstreut. Ja, das war so ein Wind, das heißt, die ganze Asche wehte uns ins Gesicht und hat die eingeahmt. Das sind all so Sachen, wo man sich denkt, so, weißt du, was alles passieren kann. Deshalb ist vielleicht manchmal ganz gut, man gibt einen gewissen Rahmen vor, vielleicht einen Orientierungsrahmen oder sowas, so ein Korridor, wo man sagt, das so ist es schon ganz gut, aber lässt da Freiheit. Lässt natürlich so eine dieser Kompostierer, also Reerdigung heißt das, ne? Sich auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, gut, ist ja auch nicht unchristlich, ist ja auch wieder dieses von Staub zur Erde seid ihr genommen, zur Erde werdet ihr werden, zu Staub wirst du werden. Also. Ja, für viele, also es gibt sie, wir haben da tatsächlich auf Langeoog, also auf der Rückfahrt von Langeoog im Auto zwischendurch mal kurz drüber gesprochen, es gibt ja auch immer noch Menschen, die behaupten, bei einer Kremierung, also bei einer Einäscherung, sei ja keine Auferstehung möglich, weil der Mensch ja dann kaputt ist. Und das ist für mich eine gänzlich abwegige Überlegung, weil zum einen werde ich Gott nicht vorschreiben, wo die Grenze der Körper, der Wiederauferstehung ist. Zum Zweiten, was ist mit Leuten, die in Bränden oder schweren Unfällen zu Tode gekommen sind? Die können dann leider auch nicht mehr auferstehen. Wo ist die Grenze, ab wann eine Wiederauferstehung nicht mehr möglich ist, weil der Körper zu kaputt ist? Das ist doch alles dummes Zeug. Also man muss ja klar sagen, der auferstandene Jesus hatte mit dem irdischen Jesus nur noch bedingt zu tun, offensichtlich, weil die Jünger und die Frauen und alle, die mit ihm unterwegs waren, ihn erstmal gar nicht erkannt haben. Und das hatte maßgeblich nach meiner Auffassung damit zu tun, dass gerade die Dinge, die ihn zu Tode gebracht haben, die Verwundungen, das Auspeitschen, die Spuren der Kreuzigung, gar keine Rolle mehr spielten. Hm. Weshalb ja im Johannesevangelium dieser eine Jünger, der Ungläubige, Thomas, dann sagt, ich glaube das gar nicht, dass das Jesus ist, dann möchte ich doch erstmal seine Wunden sehen. Und dann kommt der auferstandene Jesus und sagt dann, weil du das unbedingt sehen willst, zeige ich dir das jetzt auch mal. Da geht es aber nur darum, dass er es wirklich ist und nicht, dass er es eigentlich noch hat. Und da ist also, das ist für mich wirklich kein Argument. Also die Auferstehung ist was Neues und ich glaube nicht, dass wir da einen bestimmten Prozentsatz an erhaltenem Körper für brauchen. Also das überlasse ich Gott. Aber trotzdem, genau, also das ist da hast du vollkommen recht und das ist auch ein arg naives Bild, ja, zu glauben, dass die Toten sozusagen aus den Gräbern krabbeln oder was. Aber der Grundgedanke im Christentum ist natürlich schon, dass wir nicht nur Seele sind, sondern dass wir eine Körper-Seele-Einheit sind, sozusagen etwas Gesamtes. Und das heißt jetzt nicht, dass der Körper aufersteht wie so ein Zombie, aber es heißt, dass unsere Körperlichkeit Teil unserer Identität ist, natürlich vielleicht auch unserer Persönlichkeit. Hm. Dass in welcher Weise das erhalten oder neu erschaffen wird, darf man, glaube ich, getrost Gott überlassen, bevor man in solche, ja fast schon, finde ich, bizarren Gothic-Irgendwas-Geschichten kommt oder so, die, glaube ich, uns fern sind. Ja. Und auch das ist eine Entscheidung, die ich nicht der KI überlassen möchte. Och, Mensch, Wolfgang. Also der Computer hat jetzt errechnet, was die richtige Antwort ist. Und also da würde ich doch sagen, prüft alles und behaltet das Gute. Ja. Und wir müssen nur weiter, das haben wir immer gesagt, darüber diskutieren, was ist das Gute. Und das werden wir in diesem Podcast zwar nicht mehr schaffen, aber dieser Prozess ist unglaublich wichtig, sich darüber auszutauschen, was das Gute ist und vor allem warum. Genau. Also wir sind, die Zeit ist schon reichlich fortgeschritten. Wir haben uns wieder viel zu viel vorgenommen, aber es war mir trotzdem ein Fest. Und lieber Lars, du bist nicht rausgeflogen. Du darfst wie immer das Schlusswort. Oh, ich bin so froh. Jetzt darf ich es sagen. Bleibt behütet, ihr Lieben. Ciao. Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.